Laut dem Bericht des südkoreanischen Senders CBS vom 25. Juli traten die Christen Südkoreas gegen die Thaad-Stationierung durch die Behörden der USA und Südkoreas ein und verlangten nachdrücklich, auf der koreanischen Halbinsel ein Friedenssystem herzustellen. Der Christenverein für Frieden und Wiedervereinigung hielt ein parlamentarisches Seminar für Enthüllung der Ungerechtigkeit der Thaad-Einführung ab. Der christliche Jugendrat veranstaltete einen Vortrag und brachte die Gefährlichkeit der Thaad-Stationierung für die Störung des Friedens der koreanischen Halbinsel ans Licht. Auch die Kommission für Aussöhnung und Wiedervereinigung vom Rat der christlichen Kirche erklärte ab dem vergangenen 18. Juli auf den Straßen der USA die Notwendigkeit des Abschließens eines Friedensvertrags und ruft die Kirchen zur solidarischen Aktion auf.